Alarm wurde so gegen 11 Uhr in der Nacht gegeben. Und nachdem wir schon durch 2 Jahre eigentlich stets von irgendwelchen Angriffen verschont geblieben waren, nahmen wir im ersten Augenblick auch diesen Alarm nicht sehr tragisch. Doch schon sehr schnell merkten wir, dass diesmal etwas Ernsteres mit Lübeck vorgenommen wurde. Nämlich, es kamen zig Dutzende, ja, ich möchte sagen, Hunderte von Leuchtbomben über die vom Mond, vom Vollmond, hell beleuchtete Stadt heruntergerieselt. Und kaum, dass diese Leuchtbomben über Lübeck heruntergefallen waren, ging auch schon der Regen der Brandbomben los. Wir sahen zum Teil die einzelnen Brandbomben, die bündelweise herunterkamen, einschlagen. Die Dächer klirrten, Fenster sprangen auseinander und schon nach wenigen Minuten entstanden Großbrände im Zentrum der Stadt. Man konnte fast genau beobachten, wie die englischen Flieger die Stadt angeritten haben.